B4 A1. Die Rufnummer ist 913472. Ich wiederhole. 913472. 2. Haben Sie Telefon? Ja, meine Nummer ist 753139. 3. Das ist der Anschluss 503721. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. 4. Ich gebe Ihnen meine Nummer. 897565. Ich wiederhole. 897565.